Bei mir war es so. Ich drehe mich mitten im Winter in einer verdreckten Kellerbar in Ohio von einem überlaufenden Klo weg. Draußen grölt gerade eine Horde Affen in Lederjacken im Chor, während ein weiterer Affe in Stretchhosen auf eine Gitarre eindrischt. Das Licht, der Lärm, das Mädchen an der Bar, durch deren verschwitztes T-Shirt ich beinahe hindurchschauen kann. I saw this band Zero Defects play, and I just was amazed by Zero Defects. I thought they were the most crazy, you know, the most over-the-top thing I ever heard. They were so completely wild. I mean, they just sounded like... Brad Warner war seit 1982 Bassist bei Zero Defects, einer der härtesten, schnellsten und lautesten Hardcore-Punk-Bands in Akron, Ohio, einer Brutstätte für neue Musiktrends, ungefähr wie Seattle, bevor Nirvana groß wurde. Die Formation hat sogar mal so etwas wie einen Hit gelandet, Drop the A-Bomb on Me, ein Song von nur 30 Sekunden, aber mit einschlagender Wirkung. Urplötzlich trifft mich der Schlag, angesichts der Sinnlosigkeit, der Absurdität, der überwältigenden Verrücktheit von all dem. Was ist das für ein Ort, dieses Dasein? Wer bin ich, dessen Ohren vom Lärm dröhnen, dessen Augen vom Rauch tränen und dessen Magen sich umdreht? Doch Zero Defects bleibt eine Fußnote in der Geschichte des Alternative Rock. Aus der Traum, ein Rockstar zu sein. Eines Tages wirft Brad Warner darum ein Stück Seil in seinen Kofferraum und fährt in einen Park, um sich an einem Baum aufzuhängen. Später schaffte Kurt Cobain genau das, was ich mir immer erhofft hatte. Er transformierte die Underdog-Karriere eines unterbezahlten Indie-Rockers in das Leben eines Superstars. Nun hat ihn das depressiv gemacht, bis zum Selbstmord. Und das war ein schwerer Schock für mich, der ich dachte, ein Leben wie das seine wäre genau das, was mich retten könnte aus meiner Depression. Als Warner seinen Wagen parkt, sieht er ein paar kleine, schaukelnde Kinder. Er kann es nicht tun. Aber so weitermachen wie bisher kann er auch nicht. Heute ist Brad Warner Zen-Meister. Aber was hat ihn gerettet? Warum hat Warner sich den Kopf nicht mit einer abgesägten Schrotflinte weggepustet? Wie hat er im Herzen des Punk die Stille gefunden? Und wie kann man im Irrlicht der Populärkultur die Erleuchtung finden? Hi, from Hollywood. It's the Brad Warner Show. Hardcore Zen. Oder die unorthodoxen Lehren des Brad Warner. Ein Feature von Manuel Gogos. Brad Warner hat heute eine eigene Show. Da tritt er in einem Astronauten- oder Bunnyhasen-Kostüm auf und erzählt seinem Publikum was von Erleuchtung. Ladies and gentlemen, it's the Brad Warner Show, featuring Brad Warner, co-host Johnny Graves, and special guest Hannah Pierce. Er empfängt Gäste, wie die volltätowierten Suicide Girls, auf deren Blog er angefangen hat, über Zen zu schreiben. Oder die Porno-Queen Nina Hartley, deren Eltern beide Buddhisten waren und die Sex als ihren spirituellen Weg beschreibt. Am Ende muss auch sie, wie alle Gäste, eine Runde mit ihm meditieren. Auf YouTube sieht man den Trailer für die Online-Show. Brad Warner an einem Autobahnzubringer, im Hasenkostüm. Mit einem Pappschild, auf dem steht mit bunten Edding geschrieben: It's the Brad Warner Show. Dann Nahaufnahme. Sein linkes Hasenohr steht nach oben, das rechte hängt nach unten herab. Das Ohreninnere schimmert in zartem Rosa. Sein Gesicht im Gegenlicht. Nerdbrille, zusammengekniffene Augen. Er wirkt ernst. Oder ist er etwa doch ein Grinsen? Dann geht er am Zuschauer vorbei. Das Pappschild unter dem linken Arm. Von hinten sieht man einen rosa Stummelschwanz. In der rechten Hand baumelt ein Aktenkoffer. So geht er aus dem Bild, wie ein Handlungsreisender in Sachen Zen. Und die Produktionsfirma im Abspann nennt sich, passenderweise, I Like Nirvana. Brad Warner is a Buddhist rockstar. Hallo. Brad Warner ist in Bonn. Statt mit seiner Band tourt er jetzt als Zen-Meister herum, veranstaltet Meditationstage oder liest aus seinem Buch Hardcore Zen. Auf unseren Gigs mit Zero Defects waren wir nach unserer Ankunft in Akron erst um 4 Uhr morgens damit fertig, unser ganzes Zeug auszuladen. Auf einem Zen-Retreat steht man um 4:30 Uhr morgens auf. Und die Gegensätzlichkeit dieser beiden Lebensstile traf mich wie ein Schlag vor den Kopf. Zen hat mit Stille zu tun, mit Disziplin und der Sehnsucht nach Erleuchtung. Zen ist eine traditionsreiche Meditationslehre, eine Synthese aus indischem Buddhismus und chinesischem Taoismus. Zugleich ist Zen eine neureligiöse Bewegung mit unzähligen Anhängern in Amerika und Europa. Ein Lifestyle, auch das ist Zen heute. Und auf diesem spirituellen Markt hat Brad Warner in den letzten 10 Jahren endlich Arbeit gefunden. Naja, nicht direkt einen Beruf, aber zumindest eine Berufung. I'll speak loud and slow. But kein Deutsch. So, all in English. Except Gesundheit and Lehrheit. Brad Warner sieht stinknormal aus. Trägt Jeans und ein T-Shirt mit dem Schriftzug Akron. Warner ist über 50, aber mit dieser 80er-Jahre-Matte und seiner Hornbrille sieht er aus wie Ende 20. Kein religiöser Würdenträger, eher eine Art merkwürdiger Performance-Künstler, der einen ziemlich bunten Haufen anzieht aus ehemaligen Punkern, Veganern und Graffiti-Künstlern. Mir war auch wichtig, ihn als Person zu sehen, weil das, was man schreibt und erzählt, ist immer auch nur eine Ebene. Er lässt teilhaben auch an seinen Zweifeln und an seinen Entwicklungen und das ist ganz schön. Weil ich glaube, dieses scheinbar Provokante und auch dieser Versuch, das Bild eines Zen-Meisters zu zerstören, ich erlebe ihn eben nicht so. Er versucht einfach eine Direktheit und Einfachheit zu leben. Seine Statements fand ich gut. Und dann gibt es diese Sachen, wo er wirklich dann im Hasenkostüm rumläuft und über Gott erzählt. Und das ist so schräg, aber nicht blöd. Und ihn interessieren diese Punkband-Geschichten und diese Monster-Geschichten. Das ist irgendwie Teil seines Lebens. Das kann ich ja auch nicht beurteilen, aber er tut auch nicht so, als wäre er jetzt heilig geworden, weil er Zen-Meister ist. Shall we go? Yeah, let's go over there. In der Meditationshalle nebenan findet man Ruhe, sich zu unterhalten. Sitzt sich auf den runden, schwarzen Kissen gegenüber, die Zafu genannt werden. People are expecting things of you, so you try to satisfy them. You know, if you get a job and you're expected to shovel the snow. Die Leute haben Erwartungen und du versuchst sie zu erfüllen. Wenn du Schnee schippen sollst, schippst du eben Schnee, um deine Auftraggeber zufriedenzustellen. Und wenn du dann plötzlich Leuten gegenüberstehst, die diesen großen kosmischen Weisheitspapa suchen, versuchst du eben auch das zu sein. Jedenfalls habe ich das eine Zeit lang versucht. Wie am Fließband Weisheiten produzieren. I don't know, something. Some sort of a wisdom machine. Als Kind hatte Brad Warner bizarre Theorien, dass er bloß ein Gehirn in einem Glas wäre, dem elektrisch simuliert wird, da draußen gäbe es eine Welt. Oder dass er eigentlich ein Außerirdischer sei, den menschliche Eltern aufziehen. Ich bin immer seltsam gewesen. Meine Interessen waren einfach speziell. Ich hatte diese Faszination für Dinosaurier. Bei den meisten wächst sich das raus, bei mir nicht. Well, most kids grow out of it, but I didn't grow out of it. I still have it. I don't know. I just like dinosaurs, I suppose. Ich mag einfach Dinosaurier, weil sie einerseits Monster sind und andererseits real. Das war so interessant für mich. Es war mehr als nur eine Geschichte. I mean, they're all dead now, but they're not a fantasy. That was really interesting to me, because it wasn't just a story. Für Brad Warner war Japan das gelobte Land. Nicht des Zen-Buddhismus wegen, sondern weil es das Mekka ist für alle Fans von B-Movie-Monsterfilmen. I do like monster movies or dinosaur movies, but actually when I think about it, what I tend to be interested in monster movies is less the movies themselves and more about how they're made. Ich mag diese Dinosaurier- und Monsterfilme. Aber wenn ich über diese Vorliebe nachdenke, es ist weniger der Film als die Art, wie er gemacht ist. Darum liebe ich japanische Monsterfilme, weil man da so gut sehen kann, wie sie es gemacht haben. Einfach ein Mann in einem Kostüm. Das finde ich cool. Das macht es groß. I thought that was cool. I thought that was, that's what made it great. 1994 heuert Brad Warner bei Nakano Productions an. Die kleine Low-Budget-Firma setzt ihn immer wieder als Statisten ein. Einmal spielt er in einer Werbung einen Weltraumhummer, der mit seinen Klauen wild durch die Luft winkt. Hier bin ich! It's a commercial. And there's a lot of monsters, and the costume I'm in is kind of a space lobster, if you can imagine, a lobster from outer space. So he has these giant claws on his hands, and they put me in the back, and I thought, nobody's going to see me here in the back. So every time I heard them yell action, I would jump up and start waving these claws crazily in the air. Der Gründer von Nakano Productions war Eiji Tsuburaya, der legendäre Godzilla-Erfinder. Einmal spielt Warner einen amerikanischen Bomberpiloten, der auf Godzilla zielt. Diesen schrecklichen Flugsaurier mit radioaktiver Mandelentzündung, wie ein amerikanischer Filmkritiker 1964 im Jahr von Warners Geburt geschrieben hat. Warner ist ohne weiteres willens und in der Lage, in Sachen vergleichender Monsterkunde Nachhilfeunterricht zu erteilen. You know, American superheroes tend to fight criminals. Amerikanische Superhelden bekämpfen Kriminelle, weil die Amerikaner die Kriminalität fürchten. Superman, Batman, Spider-Man, alles Verbrechensbekämpfer. Was die Menschen in Japan fürchten, sind Naturkatastrophen, Erdbeben, Tsunamis. Darum erscheint Godzilla immer im Süden, auf einer der Inseln in der südlichen See. Towards Tokyo, northward. Wenn er nordwärts wandert, nimmt er genau den Weg, den die meisten Orkane nehmen. Normalerweise sterben sie kurz vor Tokio, wo sie ihre Energie verlieren. Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror. And also Japan was attacked by the United States. Japan wurde mit amerikanischen Atomwaffen angegriffen. So wurde auch Godzilla radioaktiv aufgeladen. Verstehst du? Amerikaner wurden nicht wirklich mit den Bildern von Hiroshima und Nagasaki konfrontiert, bis sie die Verwüstung in Godzilla sahen. Brad Warners größte Liebe galt immer der Serie Ultraman, über einen 40 Meter großen Roboter, der von einem kleinen Jungen gesteuert wird. Die japanische Serie war in den USA zu Warners Jugendzeit sehr populär. Warum Ultraman ihn als Jungen so tief berührte, kann er nicht wirklich sagen. Aber es war diese Serie, in der er seinen allerersten Vorgeschmack auf Japan und den Zen-Buddhismus bekam. Um genau zu sein, war es Episode 35, die in Japan als Kaiju Hakaba, der Friedhof der Monster, bekannt ist. Die Hauptpersonen der Serie waren die Science Patrol, eine aus 5 Leuten bestehende superwissenschaftliche Kampfeinheit, bei der es sich um die einzigen Leute zu handeln schien, die noch etwas unternehmen konnten, wenn Tokio von einem wild gewordenen Leguan mit Hormonproblemen plattgetrampelt wurde. Also hält Science Patrol für alle Monster, die sie getötet hatten, eine traditionelle japanisch-buddhistische Beerdigungszeremonie ab. Eine Gruppe von Mönchen schlägt eine traditionelle fischförmige Holztrommel, verbrennt Räucherwerk und stimmt vor den mit schwarzen Bändern geschmückten Fotos der toten Monster Gesänge an. Das war cool. Da kommt FedEx und die haben wahrscheinlich Mokugyos für mich und Klangschalen aus Hongkong. Brad Warners Gigs in Deutschland organisieren seine Follower. Patrick Damschen hat in Bonn einen Laden für Meditationsbedarf. Die Räume im hinteren Ladenbereich werden für seine Monks Kitchen benutzt, die allen hungrigen Mäulern gegen Spenden geöffnet ist. Und natürlich für die Meditation. Hallo. Bin ich bei Ihnen schon richtig? Ja. Wo ist Ihr Name? Damschen. Richtig. Ich schätze. Ja, perfekt. Patrick Damschen war früher selbst ein Punker. Hab dann längere Zeit, so ein paar Jahre, Streetpunk gelebt. Keine Wohnung gehabt und mal hier, mal da. Und auch viel, viel Unsinn getrieben, Drogen genommen, viel gesoffen. Aber statt "Haut die Bullen platt wie Stullen" zu skandieren, zitiert er heute die 4 Schritte zur gewaltfreien Kommunikation. Und irgendwann habe ich halt einen Rappel gekriegt und habe gesehen, das geht nicht weiter so auf der Schiene. Und dann habe ich so eine 180-Grad-Drehung gemacht, um mich da rauszuholen. Und es gab einen Song von Minor Threat, wo Ian McKay halt gesungen hat, "Don't drink, don't fuck, don't smoke". Das Lied "Straight Edge" der Band Minor Threat war die Hymne einer Unterströmung innerhalb des Punks, die auf Alkohol, Tabak und andere Drogen verzichten wollte. Stattdessen propagierte Straight Edge den Tierschutz und strenge Monogamie. Also für mich war das schon so, dass es so seine Stimmigkeit hatte. Wo ich auch immer gesagt habe, irgendwie Zen ist eine konsequente Fortsetzung von Punk. Diese irgendwie auch rebellische Haltung und dieses nichts einfach glauben, sondern erstmal in Frage stellen auch und prüfen. Patrick Damschen hat seinen Kopf rasiert. Ein paar Gesichtspiercings haben seine Wandlung überlebt. Vielleicht ist es kein Zufall, dass beide, Punker wie Zen-Mönche, ihre Haare abraspeln, schwarze Gewänder tragen, auf der Straße betteln gehen. Punker wie Mönche verkörpern eine Kritik am Konsumismus und Materialismus unserer Zeit. Und so versteht Damschen sein Leben als Straßenpunk als perfekte Vorbereitung auf sein heutiges Leben als Zen-Mönch. Für mich ist das einfach eine Richtschnur, an der ich mein Leben ausrichten kann. Also es ist niemand da, der mir sagt, du sollst nicht. So. Sondern es ist einfach so die Feststellung, dass vielleicht zu einem Leben, was dem Leben dient, gewisse Verhaltensweisen dazugehören. Nicht töten, nicht kritisieren. Nicht kritisieren? Wie geht das denn für einen Ex-Punker? Das gilt es zu füllen. Wie füllst du das? So, was bedeutet das? Auch Brad Warner ist erst über die Straight-Edge-Bewegung zum Punker geworden. Seinen ersten Irokesenschnitt hatte er 2004. Da war er 40 und hatte sein Buch Hardcore Zen schon geschrieben. Noch heute tritt Warner gelegentlich mit seiner Formation Zero Defects auf. Es macht ihm einfach Spaß zu spielen. Als Musiker kann ich mir das Zeug von Zero Defects eigentlich nicht, ich kann das nicht hören. Das ist mir zu heftig, zu schnell. Und wenn Patrick Damschen nicht gerade im Zen-Zentrum in Bonn die Glocke schlägt, singt auch er heute gelegentlich noch in seiner Fugazi-Tribute-Band Repeater. Also unser Konzert in der Roten Flora in Hamburg, wir haben da ohne Bühne und nur mit einer Gesangsanlage gespielt. Der Raum war ausverkauft, es war voll, 80, 100 Leute da. Und die waren wirklich, die standen mir Auge in Auge gegenüber. Ich habe ja viele Konzerte gesehen. Das war eins der absolut besten. Es war von diesem gesamten Bandpublikum, Energie im Raum, unglaublich, werde ich nie vergessen. Vergleichen lässt sich das Erlebnis mit nichts. Außer vielleicht mit seinen Erfahrungen bei Sessions, diesen längeren Übungszeiten, wie Brad Warner sie hier gerade anbietet, wo man sich in die Sitzmeditation des Zen vertieft. Und genauso diese Session kommt an unser Konzert in der Flora ran. So. Das war einfach so, boah, da war alles jetzt voll da. Ob im Ausrasten, sich verströmen oder im sich sammeln. Punk wie Zen scheinen das Leben zu intensivieren. Denn wenn die Filter wegfallen, schlägt alles voll durch. Zen entsteht im Moment und Punk ist auch für mich immer so eine Energie, die im Moment entsteht und sich ausdrückt und so voll alles gibt. Für mich war das im Zen auch so. So habe ich immer praktiziert. Wer die Schwelle überschreitet, befindet sich in einer anderen Welt. Ein ruhiger, stiller Raum. Das diesige Licht einer ehemaligen Kirche, aus der das Kreuz entfernt worden ist. Auf dem Boden liegen Matten und Kissen, gerade aufgereiht. Menschen in schwarzen Roben sitzen bereits im Lotussitz da. Good afternoon, Bonn. 人の日本人がいると思いました。じゃあこれはこれから日本語だけで話します。大丈夫？I just told them we're going to do the whole thing in Japanese. So. That's okay with everybody, right? Of course. じゃあ、そうしましょう。About half an hour ago, I had this. Vor einer halben Stunde hatte ich diese grandiose Idee. Und ich dachte, das ist es, worüber ich gleich sprechen werde. Leider habe ich jetzt vergessen, was es war. Darum weiß ich nicht, worüber ich sprechen soll. Dabei war diese Idee so gut. Achtsamkeit kommt und geht. Der Verkehr auf der Bornheimer Straße bewegt sich im Rhythmus der Ampeln die Straße hinab. Manchmal schmerzen die Beine. Ansonsten geschieht nichts Spektakuläres. Eine vage Langeweile, ein leises Glück. Und das ist alles? Sit and look at the wall. Like the meaning of life is going to appear on the wall. It's going to scroll down. Sitz einfach und sieh auf die Wand. Als würde dort der Sinn des Lebens erscheinen. Als hättest du nur weiter runter zu scrollen. Und einige Werbeblöcke später käme dann der Sinn des Lebens. Das ist es, was die Leute erwarten. Aber der Sinn des Lebens liegt im Leben selbst. But the meaning of life is within life. Eindrücke und Gedanken fließen durch dich wie ein Fluss aus Technicolor. Brad Warner ist Teil der buddhistischen Szene Amerikas. Er hat berühmte Vorläufer wie Shunryu Suzuki, der am 23. Mai 1959 in den klappernden Holzsandalen der Soto-Mönche und mit einem schwarz lackierten Sonnenschirm in San Francisco eintraf. Suzukis Empfangskomitee besteht noch aus japanischen Einwanderern der Bay Area, die nach Pearl Harbor zusammengetrieben und interniert worden waren. Doch die Nachricht von der Ankunft eines echten japanischen Zen-Meisters zieht in den Bohemien und Künstlerkreisen von San Francisco weite Kreise. Im East West House, ganz in der Nähe der Soto-Mission, wohnen bekannte Köpfe der Beat Generation, wie die Dichter Gary Snyder und Allen Ginsberg. Es sind diese intellektuellen Hipster und LSD-Schlucker, unter denen Suzuki die Übung des stillen Sitzens in den Mittelpunkt rückt. I think meditation is actually necessary. Und doch denke ich, dass Meditation absolut notwendig ist. Wir brauchen es für eine ordentliche Verdauung. Da gibt es kein Internet während der Meditation, kein Fernsehen. Du liest nicht, du hörst nicht Musik dabei. Immer wieder fragen mich Leute, könnte man bei der Meditation nicht Musik hören? Und ich sage, nun, es gibt kein Gesetz dagegen, aber es ist kein Zazen, wenn du Musik hörst. Es ist Musik hören. Zu den prominenten Künstlern, die die Zen-Praxis zu einem festen Bestandteil ihres Lebens machten, gehörte auch Leonard Cohen. 1974 hat er seinen japanischen Zen-Meister Yoshu Sasaki Roshi zu den Studioaufnahmen von New Skin for the Old Ceremony eingeladen. Es ist das Jahrzehnt von Cohens großen Depressionen. Aber beim Frühstück rät ihn der Meister, er möge noch trauriger singen. What's that sound? Every sound is amplified in here. It's crazy. Kumbaya. We should sing in here. I mean, really sing, 'cause it's got good acoustics. Die 90er Jahre verbrachte Cohen als Assistent des heute 100-jährigen Zen-Meisters Yoshu Sasaki Roshi im Kloster Mount Baldy, hoch über Los Angeles. Und wie der Zen-Mönch in den berühmten Ochsenbildern nach seinem Ausflug in die Berge, das heißt nach der Erleuchtungserfahrung, wieder auf den Marktplatz zurückkehrt, so ist auch Cohen am Ende seines Lebens wieder back on Boogie Street. Giving me head on an unmade bed, while the taxicab parked in the streets. In einem seiner Bücher schreibt Brad Warner, wie das ist, wenn alle erwarten, dass du als Lehrer zuallererst dein eigenes Leben gemeistert hast und wie du dann im Boden versinken möchtest, weil du während der Meditation die ganze Zeit nur weinen möchtest, aus Liebeskummer. Aber a man never got a woman back by begging on his knees, um es mit Cohen zu sagen. Am Ende der Meditation verbrennt Warner Räucherwerk am verwaisten Altar. Noch immer fürchtet der Quereinsteiger, bei den komplizierten Choreografien der Zen-Zeremonien könne er alles versauen. Zum Glück unterstützt ihn Patrick Damschen dabei. Was ich dir sagen kann, ist, dass ich zum Beispiel die Zeremonien und die Rituale im Zen ganz anders wahrnehme, weil ich in Anführungsstrichen Musiker bin. Zen is all about cultivating silence, so trying to find a kind of inner silence. And punk doesn't really get very much involved with that. Although I would say, as a musician in the scene in punk, when you're actually playing, sort of silence happens when you're playing music, especially very loud music. Für mich war das immer so, dass ich so sehr weit geguckt habe, wie funktioniert denn dieses Ding im Ganzen? Als Gitarrist muss ich wissen, wann vielleicht die Stelle kommt, wo der Bass alleine spielt. Oder als Schlagzeuger muss ich wissen, wann der Sänger einsetzt. Because you have to find a space where you are no longer thinking. It's an interesting sort of silence that occurs within punk. Sich selbst vergessen ist, glaube ich, für einen Musiker extrem wichtig, nur noch zu spielen und nicht mehr zu denken, gleich kommt die nächste Bridge oder da muss ich irgendwie aufpassen. Brad Warner trägt bei der Meditation heute ein Hawaii-Hemd. Muss er eine Zen-Robe tragen, fühlt er sich wie ein Typ auf einer Halloween-Party. Als Patrick Damschen sich nach der Meditation seine schwarze Kutte abstreift, sieht man für einen Augenblick einen Körper, übersät mit japanischen Tattoos. Ich kann es dir mal zeigen. Ein Drache überspannt seine Schulter. Daneben erkenne ich eine Geisha. Ich habe angefangen mit einem kleinen Drachen an meinem Fuß und dann habe ich einen Mond und einen Mönch irgendwie hier auf die Brust und auf die Schulter. Und irgendwann war klar, ich will so eine Ganzkörper-Tätowierung haben im japanischen Stil. Tätowierungen in Japan, das sind oft komplexe Kunstwerke über den ganzen Körper gestochen. Ganze mythologische Landschaften aus Kirschblüten und Samurai. In der Edo-Zeit im 17. Jahrhundert kennzeichneten sie die Prostituierten, später die Kriminellen. Und es ist gerade dieser Yakuza-Stil, der heute auch bei uns im Westen eine große Fangemeinde hat. Weil sich seine Platten nicht verkaufen, geht Brad Warner in den 1990er Jahren nach Japan. Nach Feierabend bei seinem Job in der Produktionsfirma in Tokio besucht er Kabuki-Theater und geht zu einer Sazen-Gruppe, um sich an den Wochenenden die Zeit zu vertreiben. Nakano Productions veranstaltet mit ihren Mitarbeitern, wie alle japanischen Firmen, ihre Shin-Yokos oder Firmentrips. Brad Warner ist mit einer Japanerin verheiratet und er ist ihr treu. Aber er ist auch sehr interessiert an seiner Kollegin Mayu. Bei einer feuchtfröhlichen Sake-Fahrt versucht er ihr im Vollrausch den Zen-Buddhismus zu erklären. Er stottert japanisch herum, er schnipst mit dem Finger. Und plötzlich versteht er es selbst. Auf einmal macht all das erst wirklich Sinn für ihn. Und bald darauf wird er, zu seinem eigenen großen Erstaunen, selbst zum Zen-Meister ernannt. Well, yeah. I mean, for one thing, Nishijima Roshi tricked me into being a teacher. Nun, mein Meister Nishima hat mich mit List zum Lehrer gemacht. Diese Übertragung der Lehrbefugnis war das Verrückteste, was mir je passiert ist. Er sagte, weißt du, ich bin sehr alt, ich habe einfach nicht mehr die Energie. Könntest du nicht die Samstagsvorträge übernehmen? Und ich konnte einfach nicht ablehnen. Wie kannst du einen alten Mann enttäuschen, der dich um einen Gefallen bittet? Brad Warner steht in der Tradition des Soto-Zen, die auf Meister Dogen zurückgeht, den vielleicht größten japanischen Philosophen aller Zeiten. Im Shobogenzo, seinem berühmten Hauptwerk, gibt es ein Kapitel namens »Blumen im Raum«. Warner bringt das mit der alten Muppet-Show-Nummer »Schweine im Weltall« zusammen, nur eben mit Blumen anstelle von Schweinen. Er muss herausfinden, was er überhaupt Authentisches über Erleuchtung sagen kann, über die mächtigen Hollywood-Bilder des sanften Zen-Meisters hinaus. Use the force. There's a rumor, I've never heard anybody confirm this, that George Lucas conceived Master Yoda based on his associations with Shunryu Suzuki, the master of the San Francisco Zen Center. Da gibt es dieses Gerücht. Ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, dass George Lucas durch seine Bekanntschaft mit Shunryu Suzuki, dem Meister des San Francisco Zen Centers, zu der Figur des Meister Yoda inspiriert worden ist. Und tatsächlich spricht Yoda in japanischer Grammatik. Japaner stellen das Verb ans Ende des Satzes. A fine warrior you are. So benutzt Yoda die japanische Grammatik. Und er trägt eine Robe, die sehr stark der Robe der Zen-Mönche ähnelt. Yes. Von der Zen-Praxis in Japan ist Brad Warner enttäuscht. Kaum einer der Mönche, die er kennenlernt, käme freiwillig auf die Idee zu meditieren. Es ist eher wie in der Serie Ultraman mit der Beerdigungszeremonie für Monster. Zen ist in Japan zu einer Art Funeral-Business degeneriert. Aber es gibt eine Ausnahme. Den Zen-Meister Kodo Sawaki, genannt Homeless Kodo. Kodo Sawaki is a very interesting character. He was a kind of rebellious Zen Buddhist monk. And he believed that Buddhism was degenerating in Japan, which is true, and that it was becoming a bunch of funeral directors, which is true. Kodo Sawaki war ein Rebell, so eine Art Punker unter den Zen-Meistern. Weil er versuchte, die bigotte Zen-Praxis in Japan zu reformieren und durch die Betonung der Sitzpraxis wieder authentischer zu machen. He made it his business to try to bring back the meditation practice in Buddhism. Schau dir doch einmal die gegenwärtige Zen-Schule an. Die Mönchsgelehrten sind wie Schmierenkomödianten. Der Ritualmeister muss bei der Ordinationszeremonie ständig die Robe wechseln. Deshalb sagte einmal einer, ein Bonze unterscheidet sich kaum von einer Geisha. Wofür sind all die Tempel eigentlich gebaut worden? Letztendlich nur, um darin Bonzen zu halten, wie ein Bauer Vieh hält. Zen ist die größte Lüge aller Zeiten. Sawaki wurde 1880 im Shinto-Viertel der Stadt Tsu, Präfektur Mie, geboren. Sein Vater arbeitete als Hersteller von Rikscha-Teilen. Mit 7 Jahren ist Sawaki vollweise. Er wird von einem befreundeten Lampion-Händler adoptiert, der in Wirklichkeit im Ishinden, im Bordellviertel der Stadt, sein Geld mit dem Glücksspiel verdient. Hier wird der junge Sawaki eines Tages Zeuge, wie ein Mann in den 50ern im Bordell nebenan im Augenblick des Orgasmus plötzlich tot zusammenbricht. Das Gefühl der Vergänglichkeit fährt in den Jungen, jäh, tief, bis in die Knochen. Und in seinem Inneren beginnt sich der Wunsch zu regen, den Buddha-Weg zu gehen. Du redest über das Leben Buddhas und die heroischen Taten der Zen-Mönche der alten Zeit. Du erzählst, was du von den Sutren gelesen hast, aber wen interessiert das schon? Du willst meine Reden auf Tonband aufnehmen, um sie später im Sawaki Roshi Fanclub anzuhören? Bist du des Wahnsinns, fette Beute? Alles, was ich zu sagen habe, gilt nur in diesem einen Augenblick. Kodo Sawaki wurde einer der wichtigsten Zen-Meister des 20. Jahrhunderts, auch seiner Schüler wegen. Er war es, der Shunryu Suzuki nach Amerika schickte, um von San Francisco aus die Zen-Praxis in den Westen zu bringen. Und er war es auch, der Meister Deshimaru zur selben Mission in Europa ermutigte, jenen Meister, in dessen Tradition Patrick Damschen heute steht. I think the West is where Buddhism is going to happen next. So we've had it for about 100 years and now we're starting to understand what it is and starting to be able to make it our own. Die Buddha-Lehre liegt nicht in der Ferne. Sie ist kein getrockneter Kabeljau. Unsere Buddhas leben nicht im Jenseits. Du glaubst, dass ich, Kodo Sawaki, ein großartiger Zen-Meister war? Aber was ist mit dir selbst? Das Problem, um das es dir gehen muss, bist du selbst. Als Brad Warner nach Amerika zurückkommt, trifft er in Akron auf seinen ersten Zen-Lehrer, Tim McCarthy. Sie ziehen los und vergnügen sich in der Stadt. Bis Tim Brad überredet, ihre Lieblingsszene aus Star Wars nachzuspielen. Brad, der Kreis schließt sich. Als wir uns das letzte Mal trafen, war ich bloß ein Schüler. Doch jetzt bin ich Meister. Tim? Nur ein Meister des Bösen, Brad. Dann tun sie, als würden sie mit Lichtschwertern fechten. Und Brad ruft, deine Kräfte schwinden, alter Mann. Und Tim entgegnet, du kannst nicht gewinnen, Brad. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. I want to use my position as a so-called Zen master to tell one of those stories from the inside. Und dann geschieht es ihm selbst. Eine Gruppe von Anhängern schart sich um ihn und beginnt, die eigenen Träume vom vollkommenen Selbst auf ihn zu projizieren. There's a lot of jokes from that era about, you know, the guru who, you know, turns out to be just a person. Da gibt's eine Menge Witze drüber, über den Guru, der sich plötzlich als Normalsterblicher entpuppt. In Woody Allens Film Annie Hall gibt's diesen Typ, offensichtlich dem Maharishi, dem Guru der Beatles nachempfunden. Der geht raus und jemand sagt, seht nur, Gott muss auf die Toilette. Brad Warner hat das anfangs buchstäblich Kopfschmerzen bereitet. Wie sollte ausgerechnet er in die Fußstapfen eines Kodo Sawaki oder eines Shunryu Suzuki treten? Andererseits, war die Entzauberung dieser spirituellen Supermänner nicht auch eine Aufgabe, die einem wahren Zen-Meister gebührt? Eine ganze Menge Leute macht immer noch einen Haufen Kohle mit der Rolle des spirituellen Supermanns. Das ist reine Abzocke. Nicht nur ich bin nicht dieser Meister. Keiner ist es. Niemand. Es ist wichtig aufzuzeigen, dass keiner von uns in diesem Spiel der östlichen spirituellen Meister auch nur ein Stück übernatürlicher ist als jeder beliebige katholische Pfarrer, Rabbi, Schuhverkäufer oder Fischhändler. A game of chess is like a sword fight. You must think first, before you move. Im Zen-Laden von Patrick Damschen ist eine Ausstellung zu sehen. Bilder, die verschiedene Autobahnunterführungen im Rhein-Main-Gebiet zeigen. Und an den Stützpfeilern der Autobahnbrücken finden sich aufwendig gestaltete Graffitis. Überlebensgroß gesprayte Zen-Meister in Meditationshaltung. Die Bilder sind von dem Graffiti-Künstler Jens Jansen. Auch er hat an Brad Warners Meditationstagen in Bonn teilgenommen. Ich bin eigentlich tatsächlich in der Pionierzeit des deutschen Hip-Hop aufgewachsen oder habe daran teilgehabt. Ich habe mit 12, 13 angefangen zu sprühen, also 88, 89. Jansen ist in Mainz zur Schule gegangen, einer der ersten Städte, wo Graffiti entstanden ist, noch vor Frankfurt. Er hat Probleme zu Hause und auch seine Altersgenossen verstehen ihn nicht. So sitzt er morgens allein in der S-Bahn zur Schule, da erregt etwas seine Aufmerksamkeit. Und dann waren einfach diese großen, großartigen Buchstaben. Damals waren die sehr einfach auch gemacht noch, von der Grundform her. Waren sehr groß, sehr viel Farbe auch. Und da ich schon immer gezeichnet habe, habe ich das dann auch ergriffen. Seine Haare sind kurz geraspelt, seine Augen so türkisgrün wie sein Poloshirt. Über den ganzen Unterarm zieht sich die Narbe von einem offenen Bruch, aus der Zeit, als er sich den Stadtraum noch skatend angeeignet hat. Also auf jeden Fall ging es um Ausdruck, bei allem eigentlich auch beim Skaten wie beim Sprühen, weil es ging da ganz konkret um das, was man verkörpert. Jens Jansen ist damals in die Zulu Nation eingetreten, die Ende der 1960er von dem ehemaligen Gangmitglied Afrika Bombata in New York gegründet worden war. Darum wollte er dazugehören, weil in der Zulu Nation Skaten, Rappen und Sprayen zu einer einzigen Alltagskultur verschmolzen. Es gab ja überhaupt keine Infrastruktur. Also heute kann man sich ja alles kaufen, von der Dose, im Druck, in der Pigmentierung. Damals gab es Autolacke, eine geringe Farbpalette und dann musste man auch hier eigentlich selbst tätig werden. Und man hat dann zum Beispiel Sprühköpfe in der Drogerie von Flaschen abgemacht, also von Ellen Betrix zum Beispiel, weil die einen sehr feinen Strahl hatten. Auch eine soziale und spirituelle Komponente spielte in der Zulu Nation eine Rolle. Messt euch miteinander, aber klärt eure Streitigkeiten mit eurer Kreativität. Wenn jemand sich ein schönes Brett kauft, waren auch die anderen noch lange nicht überzeugt von der Person, sondern man hat es dann im Kennenlernen oder in dem gemeinsamen Fahren halt herausgefunden, was jemand kann auch, und hat es auch irgendwo geprüft. Später hat Jansen auch als Tänzer gearbeitet, für Pop-Acts von Rap-Gruppen, die er von früher kannte und die dann erfolgreich wurden. Er flog um die Welt, wurde von Musikclubs gebucht und war in Musikclips zu sehen. Beim Electric Boogie hat er das gemacht, was er heute auch in der Zen-Meditation übt. Loslassen. In allem, was ich da gemacht habe, gab es immer eine Verbindung von dem Gestalterischen her und vom Tanzen her. Im Gestalterischen der Moment selbst, wenn es beim Graffiti ist, der Moment, in dem man was tut, also die Situation selbst. Egal, ob jetzt jemand da illegal oder legal sprüht, das ist ja immer eine situative Sache. Ne? Ich mache etwas und es entsteht aber oft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich aber auch diese Vertiefung in das, was ich da tue. Also das Meditative, das Einssein oder Werden mit dem Moment, in dem ich gestalte. Heute macht Jens Jansen Auftragsarbeiten für die Stadt Frankfurt, gestaltet die Wände des Hattersheimer Ordnungsamts, gibt selbst Workshops und hat Schüler, die sich, wie er früher, nicht perfekt ins System fügen und die er mit kreativen Mitteln einzubinden versucht. Als Absolvent der Frankfurter Städelschule hat er dabei durchaus einen künstlerischen Anspruch. Ich habe Wohnräume, Lebensräume gezeichnet von mir, also die Räume, die mich umgeben haben und das, was die Räume immateriell konservieren oder widerspiegeln als gelebtes Leben, was sich in ihnen abreibt. Ein ganz unscheinbarer Raum auch. Entweder in meiner eigenen Wohnung oder in der Stadt auch. Ich habe mich auch auf die Straße gesetzt und da gezeichnet. Ich habe sogar lustigerweise dann eine Zeichnung gemacht, wo ich tatsächlich auch etwas von mir, was an der Wand gesprüht war, auch wieder gezeichnet habe im Kontext der Brücke und der Situation da. Graffiti muss für Jens Jansen ein Bild sein, eine Schönheit haben. Das massenhafte und wahllose Setzen von Zeichen à la I was here erscheint ihm dagegen wie Vandalismus. Dann habe ich gemerkt, ich kann Schriftzüge nicht mehr malen, das funktioniert nicht mehr, ich bin das auch überhaupt nicht mehr. Und dann hatte ich die Zen-Praxis, die ja sehr stark da in meinem Leben auch eine Wichtigkeit hat. Und dann habe ich gedacht, ich sprühe einfach Mönche. Jansen hat vor 13 Jahren zu meditieren begonnen. Erst in der bildgewaltigen Tradition des tibetischen Buddhismus. Vor 7 Jahren kam er dann zum Zen. Er schätzt die Einfachheit dieser Meditationspraxis, das Leben auf seinen Grund zurückführen. Einfaches Sitzen, Atmen, Dasein. Ein Vollbad nehmen im Sein. Und habe auch das Straßensazen ins Leben gerufen. Seit 2011 machen wir Sazen auf der Straße. Die möchten auch, das ist ja auch eine gewisse Mutfrage dann. Wir haben 2011 angefangen bei einer Occupy-Demonstration, die parallel war in Frankfurt. Haben in der B-Ebene meditiert, der Hauptwache, also im Verkehrsgruppenpunkt auch der Stadt. Auch der Flughafen von Frankfurt, der Treffpunkt für den Interviewtermin, ist eine solche Intensivstation des Lebens. Geprägt von Menschen und Maschinen, die abheben und auch mal abstürzen können. Auf der anderen Seite war mir dann wichtig, eine Praxis zu haben, die genau hier passiert. Also wenn ich mich jetzt hier hinsetzen und hier meditieren würde, weil hier ist eine andere Art von Leben und eine Unmittelbarkeit. Selbst in diesem Verkehrsknotenpunkt, wo die Leute gerannt sind zu ihren Bahnen, sind sie stehen geblieben und haben uns wahrgenommen. In einer Autobahnunterführung bei Frankfurt eine Art Breitband-Graffiti in Schwarz-Weiß. Auf der rechten Seite ein in der Luft stehender Mörderwal, auf der linken ein vielgliedriger Schriftzug, der aus dem Kopf eines chinesischen Drachen herauswächst. Und dazwischen, wie im Mittelteil eines Triptychons, ein Zen-Mönch in Versenkung. Darum ging es mir dann eben auch, dass ich einfach eine gute Inspiration oder Vorlage brauchte. Ich habe es jetzt ja nicht 1:1 übernommen, aber auch im Kontext mit den anderen, den ich gesprüht habe, eben diesen Pol der Praxis dann in die Mitte setze. Unter der Autobahn, sozusagen durchzittert von den Nervenbahnen unserer modernen Welt, in aller Öffentlichkeit und doch verborgen, sitzt dieser Mönch wie ein Stein in der Brandung. Und plötzlich klingt das Autorauschen da oben wie Meeresrauschen. Und es ist natürlich auch eine Botschaft durch die Anwesenheit dann von dem Bild von diesem Mönchen. Und es hat auch definitiv Auswirkungen gehabt, die ich mitbekommen habe. Wir haben sogar Geld geschenkt bekommen von einer alten Frau, die ganz begeistert war, mir dann 5 Euro gegeben, als ich da mal so eingesprüht habe. Aber auch Jugendliche. Eine der Mönchsfiguren, die Jens Jansen gesprayt hat, ist Kodo Sawaki. 1897 hatte er sich auf den Weg ins Kloster gemacht, um Mönch zu werden. Doch der Abt will ihn nicht aufnehmen. Erst nachdem er 2 Tage ohne Essen und Trinken pausenlos um Einlass gebeten hat, gewährt man es ihm. Als ich noch ein kleiner Handlanger im Eihei-ji war, saß ich einmal alleine in der halbdunklen Halle in Sazen. Als die alte Küchenfrau, die mir gewöhnlich bei der Arbeit übel zusetzte, das zufällig sah, warf sie sich unwillkürlich nieder und verbeugte sich vor mir, so als sei ich der Buddha persönlich. Diese Erfahrung hat mein Leben bestimmt. Es ist genau dieser Eindruck, der sich heute an dieser Autobahnbrücke in Hattersheim wiederfindet. Ein Mensch, der sitzt, als hätte er es in unserer nervösen, zerfahrenen Welt geschafft, sich zu sammeln. Ein Mensch mit geradem Rücken, als würde er allein mit dieser Haltung schon etwas predigen, etwas wie Aufrichtigkeit und eine Hoffnung, die fast unerschütterlich scheint. Ein stiller Mensch, wie eine Achse, um die sich die ganze Welt dreht. Das Gewimmel, das wir auf den Einkaufsstraßen Tokios beobachten können, in Shibuya, Shinjuku und auf der Ginza, ist nichts gegen den Betrieb, der in dir selbst herrscht. Und hat nicht auch der Graffiti-Künstler etwas von den alten Zen-Gestalten, die mit wüstem Haarschopf, Fahne sammelnd, durch Nebel verhangene Berglandschaften strolchten und ihre Gedichte auf Bambus, Bäume, Steine und Felswände pinselten? Das Großartige an diesem normalsterblichen Leib ist, dass wir mit ihm Buddha imitieren können. Du musst einmal ganz aus dir herausgehen und dich aus den Augen der Welt betrachten. Sieh dich mit den Augen des Berges an. Der Berg lobt dich nicht, der Berg tadelt dich nicht und er streckt dir auch nicht die Zunge heraus. Setzt euch mitten rein ins Universum, gründet euch fest auf euch selbst. Dann ragt jeder einzelne von uns wie eine Felswand meilenweit in den Himmel. This afternoon I went to Köln. Am I saying it right? Köln? Köln. Köln. I went to Köln. And of course, as you all know, right near the station is a gigantic cathedral, right? The dome, right? And my first thought was, wow, those people really believed in God. It's really a bunch of arrows pointing up, you know, in the sky. It just wants you to look up. Look, look. Am Abend, bevor Brad Warner weiter nach Holland und England fährt, liest er noch aus einem neuen Buch, There is no God and he is always with you. Er erzählt, wie er sich tagsüber in Köln verlaufen hat und wie ihn die hochaufragende Monumentalität des Kölner Doms regelrecht umgehauen hat. Vor allem, weil sich darin ein unverbrüchlicher Glaube der Menschen manifestiert. All of my books, though, talk about this subject of God. Letztlich handeln alle meine Bücher davon. Gott. Ich denke, das ist die Kernfrage. Auch wenn wir heutzutage nicht unbedingt sehr interessiert daran sind und oft gar nicht an Gott glauben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ich für meinen Teil war schon als Kind wirklich neugierig. Gibt es einen Gott? Und ich dachte, es könnte wahr sein, denn diese Welt ist wirklich ein verdammt mysteriöser Ort. In der Star Trek-Kinosaga, in der Episode Final Frontier, lässt sich ein etwas abgehalfteter Captain Kirk ins Herz der Galaxie schießen. Er begegnet dort einem Wesen, das sich selbst Gott nennt. Letztlich beweist die Folge aber nicht die Existenz Gottes, sondern bloß, dass Wissenschaft und Logik niemals an ihn heranreichen. Die Schwerkraft ist ein Mysterium, ebenso wie die Atomkraft. Dieser Ort, an dem wir leben, ist mindestens so verrückt und unbegreiflich wie das Land Oz oder Alices Wunderland. Ja, wahrhaftig, das ist es. Vielleicht ist das der Sinn von Brad Warners Hasenkostüm. Wie das weiße Kaninchen Alice in seinen Bau lockt, so ist auch Warner ein Trickser, der es schafft, unsere leichtsinnige Glitzerwelt der Popkultur mit Fragen auf Leben und Tod zu infiltrieren. Und wie bei Alices Sturz in die Tiefe des Erdinneren, gehen auch uns plötzlich ganz wundersame Dinge auf. Nichts ist heilig. Alles ist profan. Zweifel an allem ist absolut notwendig. Alles, egal wie großartig oder schön es sein mag, muss in Frage gestellt werden. Je stärker ihr Glaube, desto schlimmer können Menschen sein. Und hier also ist eine meiner Überzeugungen. Alles ist heilig. Profanity and holiness are kind of come from the same place. Profanität und Heiligkeit haben beide dieselbe Wurzel. Unsere Neigung, Dinge zu beurteilen. Dies ist heilig, jenes profan. Dieser Pups ist unrein, aber die Buddha-Statue daneben ist rein. Aber das ist nur unsere Unterscheidung. Für eine Fliege ist der Pups die heiligste Sache. Wahrscheinlich würden Fliegen so beten: Heilige Scheiße. Shit. Du ziehst die Pokes den Backstreet Boys vor. Doch das Universum tut das nicht. Sobald wir irgendetwas für heiliger halten als alles andere, fahren wir auf dem schnellsten Weg der Hölle entgegen. Die Wahrheit schreit ja auch von Reklametafeln ins Gesicht. Gott singt dir in Doodle-Versionen entgegen. God is there too. I don't like elevator music. Es gibt keinen Gott, aber er ist da. Nur sagst du, ich mag Fahrstuhlmusik nicht. Und schon hast du einen Unterschied gemacht. Ich bin nun mal Musiker und wenn ich im Fahrstuhl Musik höre, höre ich zu. Oh, diese Gitarren, warum spielen sie die so? Das ist scheußlich. Es ist wie bei den Graffitis von Jens Jansen. Wie wäre es, wenn die Welt voller Zeichen wäre und wir nur nicht in der Lage, sie zu sehen? Heute passiert genau das Gegenteil. Die Bilder haben eine scheinbare Macht, die ihnen nicht innewohnt, die wir ihnen aber verleihen. Und das ist auch ein Faktor, warum ich eigentlich neben den Mönchen dann doch gar nicht so viel mehr mit Bildern vorhabe. Ja, weil ich ihnen da also ein tiefes Misstrauen habe, sogar den Bildern gegenüber, muss ich sagen. Auch wenn ich so viel damit gemacht habe. Aber die Mönche sind noch was anderes, weil sie eine Botschaft haben. Ich habe gemerkt, dass es mir auch darum ging, die Leute zu erreichen. Und es mir eigentlich wichtiger war, dass ich Leute inspiriere, zu meditieren und zu sich zu finden und nicht sich mit meinem Bild zu beschäftigen. Seit den Roaring Sixties weiß man, nicht nur Hochkultur ist bedeutsam, Populärkultur ebenso. Und das hat Zen im Grunde immer schon gesagt. Jeder Grashalm, jede Küchenschabe, jedes Staubkorn, jedes Schlammloch vor einem graffiti-besprühten Lagerhaus ist Gott. Der alltägliche Geist ist der erleuchtete Geist. Ja, ich bin Mönch und ich bin Punk und ich bin dies und ich bin das. Ich bin Vater, ich bin Sänger und Tänzer und Liebender und was weiß ich, ich bin alles Mögliche. Darum kann es letztlich zwischen dem Schweigen des Zen und den Schreien des Punk gar keinen Widerspruch geben? Tja, es ist das Paradox. Aber die Stille des Zen ist für mich nicht die Abwesenheit von Geräusch. So. Das Berühren der Essenz von etwas kann auch in völligem Chaos und im Lärm passieren. So, ne? Einfach das Berühren von dem, was es ist. Auch wenn du läufst und ewig weiterläufst, du wirst der Wirklichkeit nicht entkommen. Du kannst noch so lange nach Erleuchtung suchen. Du wirst immer nur die Wirklichkeit finden. Das ist das einzig Wahre, Schwestern und Brüder. Das ist wie Fahrradfahren ohne Stützräder. Das ist Hardcore Zen. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, so wie ich auch all diese Dinge getan habe, die ich getan habe. Und heute blicke ich zurück und sie sind auch irgendwo lächerlich für mich, weil ich kann mit ihnen nicht mehr so viel anfangen. Sie haben mit der Gegenwart nicht mehr viel zu tun. Aber andererseits bin ich da, wo ich bin, weil ich sie gemacht habe. Und ich kann nichts loslassen, was ich nicht festgehalten habe vorher. But it's all there. Everything is God speaking to you in the voice of whatever it happens to be. Gott ist in allem zu hören. Manchmal klingt seine Stimme eben pöbelhaft und manchmal ist Gott eben betrunken und hängt in einer Gruppe herum, die dir den Weg zum Bahnhof versperrt. Blocking your way to the station. Someone has to end it. I know. The bell. So sad. The bell. Yeah, we can make the bell. Hardcore Zen oder die unorthodoxen Lehren des Brad Warner. Danke, Shane, very much. Ein Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Jonas Beck, Stefko Hanuszewski und Bodo Primus. Mit Ausschnitten aus Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Ton und Technik Daniel Dietmann und Katrin Fedora. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.